Der 1960 in Nürnberg geborene Maler, Cellist und Komponist Gerald Eckert eröffnet unser Concerto Bavarese mit den angestoßenen Augen der Steine und leitet das Ensemble Reflexion K. Thank you. Wir hörten das Ensemble Reflexion K mit den angestoßenen Augen der Steine aus dem Schaffen von Gerald Eckert. Weiter geht's hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 mit Musik von Isabel Mundry, die unter anderem an der Hochschule für Musik und Theater München lehrt. Ihre Komposition Gesichter bieten Salome Kammer und Claudia Bareinski Stimmen, Christian Dierstein und Françoise Rivalon Schlagzeug. Das Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Stiftung des Südwestfunks Freiburg sowie Joachim Haas, André Richard und Isabel Mundry Klangregie. Mein Gesicht ist ein Skizzenbild. Sprich! Gesichter. Ein Werk von Isabel Mundry in einer Aufnahme mit Salome Kammer und Claudia Bareinski, Stimmen, Christian Dierstein und François Rivalon, Schlagzeug, mit dem Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Stiftung des Südwestfunks Freiburg sowie Joachim Haas, André Richard und Isabel Mundry, Klangregie. Mit Klängen von Adrian Sieber machen wir im Concerto Bavarese weiter. Sieber studierte Gitarre und Komposition in Würzburg und München, schrieb 2006 die Bühnenmusik zu Marie-Louise Fleißers Stück Fegefeuer in Ingolstadt. Es spielen Adrian Sieber Gitarre, Luca Juhart Akkordeon, Christian Lang Schlagzeug sowie ein namenloses Streichquintett. In Ingolstadt ist zünftig, da gibt es eine Pferdebahn. Der eine heute der zirkt nicht, der andere, der ist lahm. Der Kutscher, der ist bucklig, die Radeln, die sind krumm und alle 5 Minuten, der flügt der Wagen um. Die Clementine gibt mir immer nichts. Wenn du mir ewig in nichts Ingolstadt gibst, ist zünftig. Das ist dein schlechtes Gewissen.

Thank you. Ich bin im Stande der Todsünde. Ich muss beichten. Aber ich habe vergessen, wie man es macht. Ich, armer, sündiger Mensch, klage mich an vor Gott, den Allmächtigen und euch, Schwester und Gottesstab, dass ich seit meiner letzten Beichte vor wie vielen Monaten folgende Sünden begangen habe. Gegen das vierte Gebot, wie oft. Gegen das sechste Gebot, lass dir sagen, du versündigst dich so. Du musst mich fürchten. Der ist für den Teufel besessen. Das ist schon gegen das siebente Gebot, wie oft. Jesus, Jesus. Gegen das achte fahr Gebot, aus, wie oft. Unreiner Geist, fahr in ein Schwein, fahr in deine Schweine. Den könnte ich gleich essen. Gegen die sieben Hauptsünden. Ich bitte um eine heilsame Buße und um die priesterliche Lossprechung. Das probiere ich. Fegefeuer in Ingolstadt. Das war die Suite zum gleichnamigen Bühnenstück von Marie-Louise Fleißer. Es musizierten Adrian Sieber, Gitarre, Luca Juhart, Akkordeon, Christian Lang, Schlagzeug und ein namenloses Streichquintett. Der 1959 in Freising geborene Komponist und Hochschullehrer Peter Wittrich ließ sich beim folgenden Stück zum Titel Chor Eografie hinreißen. Wir hören den Madrigalchor, die Blechbläser und das Schlagzeugensemble der Hochschule für Musik München. Die Leitung hat Max Frei. Seva ci servi. Thank you. Thank you. Chor Eografie, eine Komposition von Peter Wittrich, aufgeführt vom Madrigalchor, den Blechbläsern und dem Schlagzeugensemble der Hochschule für Musik München unter der Leitung von Max Frei. Den Schlusspunkt im Concerto Bavarese setzt auch heute die in Rumänien geborene und in Deutschland lebende Komponistin Violetta Dinescu mit dem Klavierstück »Von fern die Sternenstunde geht«. In die Tasten greift Zorin Petrescu. Thank you. Der rumänische Pianist Sorin Petrescu interpretierte das Stück »Von fern die Sternenstunde geht« von Violetta Dinescu, ebenfalls aus Rumänien, seit 1982 in Deutschland zu Hause.